Wir sind im Schlafzimmer der Feldmarschallin Fürstin Werdenberg. Im Alkoven ist ein großes zeltförmiges Himmelbett. Die Vorhänge des Bettes sind zurückgeschlagen. Octavian hält die Feldmarschallin halb umschlungen. Man sieht ihr Gesicht nicht, sondern nur ihre sehr schöne Hand und den Arm, von dem das Spitzenhemd abfällt. Durch das halb geöffnete Fenster strömt die helle Morgensonne herein. Man hört im Garten Vöglein singen. Wie du warst, wie du bist, das weiß niemand, das ahnt keiner. Beklagt er sich über das Göcke? Möchte er, dass viele das wüssten? Engel, nein. Selig bin ich, dass ich der Einzige bin, der weiß, wie du bist. Keiner ahnt's, niemand weiß es. Du, was heißt das du? Was du und ich? Hat denn das einen Sinn? Das sind Wörter, bloße Wörter, nicht? Du, sag. Aber dennoch, es ist etwas in ihnen. Ein Schwindeln, ein Ziehen, ein Sehnen und Drängen, ein Schmachten und Brennen. Wie jetzt meine Hand zu deiner Hand kommt, das zu dir wollen, das dich umklammern. Das bin ich, das will zu dir. Aber das Ich vergeht in dem Du. Ich bin dein Bub. Aber wenn mir dann Hören und Sehen vergeht, wo ist dann dein Bub? Du bist mein Bub, du bist mein Schatz. Ich hab dich lieb. Warum ist Tag? Ich will nicht den Tag, da haben dich alle. Finster soll sein. Er stürzt ans Fenster und zieht die Vorhänge zu. Man hört von fern ein leises Klingeln. Lachst du mich aus? Lach ich dich aus? Engel. Schatz, du, mein junger Schatz. Horch. Ich will nicht. Still, pass auf. Ich will nichts hören. Was wird's denn sein? Sind's gleich Laufer mit Briefen und Komplimenten vom Saurer, vom Hartig, vom Portugieser Envoyer? Hier kommt mir keiner herein, hier bin ich der Herr. Die Tür in der Mitte geht auf und ein kleiner Neger, behängt mit silbernen Schellen, ein Präsentierbrett mit der Schokolade tragend, trippelt über die Schwelle. Schnell da, versteck er sich, das Frühstück ist's. Schmeiß er doch seinen Degen hinters Bett. Octavian versteckt sich, die Marschallin verschwindet hinter den Bettvorhängen. Der kleine Neger stellt das Servierbrett auf das kleine Tischchen, verneigt sich dann tief gegen das Bett, dann tanzt er zierlich nach rückwärts und verschwindet. Ihr Katzenkopf, ihr Unvorsichtiger, lässt man in einer Dame Schlafzimmer seinen Degen herumliegen? Hat er keine besseren Gepflogenheiten? Wenn ihr zu dumm ist, wie ich mich benehme, und wenn ihr abgeht, dass ich kein Geübter in solche Sachen bin, dann weiß ich überhaupt nicht, was ihr an mir habt. Philosophiere nicht, Herr Schatz, und komm er her. Jetzt wird gefrühstückt. Jedes Ding hat seine Zeit. Octavian setzt sich dicht neben sie. Sie frühstücken sehr zärtlich. Dann legt er sein Gesicht auf ihr Knie. Sie streichelt sein Haar. Marie-Therese. Octavian. Bichet. Kai-Kai. Mein Schatz. Mein Bub. Ach, der Feldmarschall sitzt im kroatischen Wald und jagt auf Bären und Luchsen. Und ich sitz hier, ich junges Blut. Und jag auf was? Ich hab ein Glück. Lass er den Feldmarschall in Ruhe. Mir hat von ihm geträumt. Heute Nacht hat dir von ihm geträumt? Heute Nacht? Ich schaff mir meine Träume nicht an. Heute Nacht hat dir von deinem Mann geträumt? Heute Nacht? Mache nicht solche Augen, ich kann nichts dafür. Er war auf einmal wieder zu Haus. Der Feldmarschall? Es war ein Lärm im Hof von Pferd und Leut und er war da. Vor Schreck war ich auf einmal wach. Nein, schau nur, schau, wie kindisch ich bin. Ich höre noch immer den Rumor im Hof. Ich bring's nicht aus dem Ohr. Hörst du vielleicht auch was? Ja, freilich höre ich was, aber muss es denn dein Mann sein? Denk dir doch, wo der ist. Im Reizenland, noch hinterwärts von Essek. Ist das sicher sehr weit? Na, dann wird's halt was anders sein. Dann ist's ja gut. Du schaust so ängstlich drein, Therese. Weiß ja, Kölke, wenn das auch weit ist, der Feldmarschall ist halt sehr geschwind. Einmal? Was war einmal? Was war einmal, Bichette? Bichette, was war einmal? Ach, sehr gut, er muss nicht alles wissen. So spielt sie sich mit mir. Ich bin ein unglücklicher Mensch. Jetzt trotz er nicht. Jetzt gilt's. Es ist der Feldmarschall. Wenn es ein Fremder wäre, so wäre der Lärm da draußen in meinem Vorzimmer. Es muss mein Mann sein, der durch die Garderobe herein will und mit den Lakaien disputiert. Kai, es ist mein Mann! Octavian fährt nach seinem Wegen und läuft zur Tür. Nicht dort, dort ist das Vorzimmer. Da sitzen meine Lieferanten und ein halbes Dutzend Lakaien. Da! Octavian läuft zur kleinen Tür. Zu spät. Sie sind schon in der Garderobe. Jetzt bleibt nur eins. Versteck er sich. Dort. Ich springe ihm in den Weg. Ich bleib bei dir. Dort in das Bett, dort in die Vorhänge und rühr dich nicht. Wenn er mich dort erwischt, was wird aus dir, Therese? Versteck er sich, mein Schatz. Therese. Er verschwindet hinter dem Wandschirm. Sei ja ganz still. Ach, das möchte ich sehen, ob einer sich dort hinübertraut, wenn ich hier stehe. Ich bin kein napolitanischer General. Wo ich stehe, stehe ich. Das sind brave Kerle, meine Lakaien. Wollen ihn nicht hereinlassen, sollen, dass ich schlafe. Das sind brave Kerle. Die Stimme? Das ist ja gar nicht die Stimme vom Feldmarschall. Sie sagen Herr Baron zu ihm. Das ist ein Fremder. Kai, es ist ein Besuch. Fahr er schnell in seine Kleider, aber bleib er versteckt, dass die Lakaien ihn nicht sehen. Die blöde große Stimme müsste ich doch kennen. Wer ist denn das? Herrgott, das ist der Ochs. Das ist mein Vetter, der Lerchenau, der Ochs auf Lerchenau. Was will denn der? Jesus Maria. Kein. Hört er? Kein. Erinnert er sich nicht? Vor 5 oder 6 Tagen, den Brief. Wir sind im Wagen gesessen und einen Brief haben sie mir an den Wagenschlag gebracht. Das war der Brief vom Ochs. Und ich habe keine Ahnung, was drin gestanden ist. Daran ist er allein schuld, Kein. Octavian in einem Frauenrock und Jäckchen, das Haar mit einem Schnupftuch und einem Bande wie in einem Häubchen, tritt hervor und knickst. Befehl, fürstliche Gnaden, ich bin heute noch nicht recht lang im fürstlichen Dienst. Du Schatz, und nicht einmal mehr als ein Bussern kann ich dir geben. Wird jetzt endlich geöffnet, oder was? Er bricht mir ja die Tür ein, der Herr Vetter. Mach er, dass er hinauskommt. Schläf er frech durch die Lakaien durch. Er ist ein blitzgescheiter Lump. Und komm mal wieder, Schatz. Aber in Mannskleidern und durch die vordere Tür, wenn es ihm beliebt. Octavian geht schnell gegen die kleine Tür und will hinaus. Im gleichen Augenblick wird die Tür aufgerissen. Selbstverständlich empfängt mich Ihre Gnaden. Ha! Baron Ochs stößt mit Octavian zusammen. Pardon, mein hübsches Kind. Ich habe doch nicht ernstlich wehgetan. Oh, euer Liebten sehen vortrefflich aus. Der Baron verneigt sich, dann sagt er zu den Lakaien. Sieht er jetzt wohl, dass Ihre Gnaden entzückt ist, mich zu sehen? Und wie sollten Euer Gnaden nicht? Was tut die frühe Stunde unter Personen von Stand? Habe ich nicht seinerzeit wahrhaftig Tag für Tag unserer Fürstin Prioche meine Aufwartung gemacht, dass sie im Bad gesessen ist, mit nichts als einem kleinen Wandschirm zwischen ihr und mir? Ich muss mich wundern, wenn Euer Gnaden Livret... Verzeihen Sie, man hat sich betragen, wie es befohlen war. Ich hatte diesen Morgen die Migräne. Der Baron ist äußerst okkupiert von der Anwesenheit der hübschen Kammerzofe. Ein hübsches Ding, ein gutes, sauberes Kinderl. Ich bin auch jetzt noch nicht ganz wohl. Der Vetter wird darum vielleicht die Gnade haben. Natürlich. Er bemüht sich, die hübsche Zofe nicht aus den Augen zu verlieren. Meine Kammerzofe, ein junges Ding vom Land. Ich muss fürchten, die inkommodiert, euer Liebten. Ganz allerliebst. Weh? Nicht im Geringsten, mich im Gegenteil. Er winkt Octavian mit der Hand. Euer Gnaden werden vielleicht verwundert sein, dass ich als Bräutigam, indes inzwischen... Als Bräutigam? Ja, wie Euer Gnaden denn doch wohl aus meinem Brief genugsam, ein Gras auf, appetitlich, keine 15 Jahre. Der Brief, natürlich, ja, der Brief. Wer ist denn nur die Glückliche? Ich habe den Namen auf der Zunge. Pudeljung, gesund, gewaschen, allerliebst. Wer ist nur schnell die Braut? Das Fräulein Faninal. Ich habe Euer Gnaden den Namen nicht verheimlicht. Ja, natürlich. Wo habe ich meinen Kopf? Bloß die Familie ist mir nicht bekannt. Sind's keine hiesigen? Jawohl, Euer Gnaden, es sind hiesige. Ein durch die Gnade Ihrer Majestät geadelter. Er hat die Lieferung für die Armee, die in den Niederlanden steht. Ich sehe, Gnaden runzeln, dero schöne Stirn ob der Messalliance. Allein, dass ich es sag, das Mädel ist für einen Engel hübsch genug, kommt frisch weg aus dem Kloster, ist das einzige Kind. Dem Mann gehören 12 Häuser auf der Wieden, nebst dem Palais am Hof. Und seine Gesundheit soll nicht die beste sein. Mein lieber Vetter, ich kapier schon, wie viel's geschlagen hat. Und mit Verlaub von einer fürstlichen Gnaden, ich dünke mir, guts adeliges Blut genug im Leib zu haben für ihre zwei. Man bleibt doch schließlich, was man ist, corpo di Bacco. Den Vortritt, wo ihr gebührt, wird man der Frau Gemahlin noch zu verschaffen wissen. Und was die Kinder anlangt, wenn sie denen den goldenen Schlüssel nicht konzedieren werden, war bene. Sie werden sich mit den 12 eisernen Schlüsseln zu den 12 Häusern auf der Wieden zu getrösten wissen. Gewiss, oh, sicherlich. Dem Vetter seine Kinder, die werden keine Don Quixoten sein. Octavian will zur Tür hinaus. Warum hinaus die Schokolade? Fort, geh sie nur. Wenn ich euer Gnaden gesteht, dass ich noch so gut wie nüchtern bin? Mariandl, komm sie her. Servier sie seiner Liebten. Sitz im Reisewagen seit 5 Uhr früh. Recht ein gestelltes Ding. Bleib sie da hier, mein Herr, sie habe was zu sagen. Meine ganze Livree, Stallpagen, Jäger, alles. Alles unten im Hof, zusammen mit meinem Almosinier. Geh sie nur. Hat sie noch ein Biskotel? Bleib sie doch. Sie ist ein süßer Engel, Schatz, ein sauberer. Sind auf dem Weg zum Weißen Ross, wo wir logieren, heißt bis übermorgen. Ich gebe was Schönes drum mit ihr, bis übermorgen, unter 4 Augen zu schamuzieren, wie? Na, dann ziehen wir ins Palais von Faninal. Natürlich muss ich vorher den Bräutigamsaufführer, will sie denn nicht warten, an die wohlgeborene Jungfer Braut deputieren, der die silberne Rosen überbringt, nach der hochadeligen Gepflogenheit. Und wen von der Verwandtschaft haben euer Liebten für dieses Ehrenamt ausersehen? Die Begierde darüber, euer Gnaden Ratschlag einzuholen, hat mich so kühn gemacht, in Reisekleidern bei der heutigen Levée. Von mir? Gemäß brieflich in aller Devotion getaner Bitte. Ich bin doch nicht so unglücklich mit dieser devotesten Supplik der Romisfreund. Sie könnte mit mir machen, was sie wollte. Sie hat das Zeug dazu. Ja, wie denn? Natürlich. Einen Aufführer für euer liebten ersten Bräutigamsbesuch aus der Verwandtschaft. Wen denn nur? Den Vetter Jörger? Wie? Vetter Lamberg? Ich werde... Dies liegt in euer Gnaden allerschönsten Händen. Ganz gut. Will er mit mir zu Abendessen, Vetter? Sagen wir morgen, will er? Dann proponiere ich ihm einen. Euer Gnaden sind die Herablassung selber. Indessen... Dass sie mir wiederkommt, Mariandl, ich gehe nicht eher fort. Bleib sie nur da. Kann ich dem Vetter für jetzt noch dienlich sein? Ich schäme mich bereits. An euer Gnaden Notari eine Rekommandation wäre mir lieb. Es handelt sich um den Ehevertrag. Mein Notari kommt öfter des Morgens. Schau sie doch, Mariandl, ob er nicht in der Antichambre ist und wartet. Wozu das Kammerzofel? Euer Gnaden beraubt sich der Bedienung um meinetwillen. Lass er doch, Vetter, sie mag ruhig gehen. Ah, das gebe ich nicht zu. Bleib sie da hier zu eurer Gnadenwink. Es kommt gleich wer von der Livree herein. Ich ließ ein solches Goldkind meiner Seele nicht unter das infame Lakaien wollen. Euer Liebten sind allzu besorgt. Da, hab ich's nicht gesagt? Der Haushofmeister. Struhan, habe ich meine Notare in der Vorkammer warten? Fürstliche Gnaden haben. Den Notari, dann den Verwalter, dann den Kuchelchef. Ansonsten das gewöhnliche Bagage. Mariandl, hat sie schon einmal mit einem Kavalier im Tete-a-Tete zu Abend gegessen? Nein. Nein? Da wird sie Augen machen, will sie? Ich weiß halt nicht, ob ich das darf. Der Vetter ist, sehe ich, kein Kostverächter. Mit euer Gnaden ist man frei daran. Da gibt's keine Flausen, keine Etikett, keine spanische Tuerei. Aber wo er doch ein Bräutigam ist. Dann macht er seinen lahmen Esel aus mir. Bin ich doch nicht mehr ein guter Hund auf einer guten Fährte und doppelt scharf auf jedes Wild, nach links, nach rechts. Ich sehe, euer Liebten betreiben es als Profession. Das will ich meinen. Wüsste nicht, welche mir besser behagen könnte. Ich muss euer Gnaden sehr bedauern, dass euer Gnaden nur, wie drücke ich mich aus, die verteidigenden Erfahrungen besitzen. Parole d'honneur, es geht nichts über die von der anderen Seite. Ich glaube ihm, dass die sehr mannigfaltig sind. So viel Zeiten das Jahr, so viele Stunden der Tag, da ist keine. Keine? Wo nicht dem Knaben Cupido ein Geschenk herabzulisten wäre. Dafür ist man kein Auerhahn und kein Hirsch, sondern ist man Herr der Schöpfung. Dass man nicht nach dem Kalender forciert, ist heute zu Gnaden. Zum Exempel der Meist recht lieb fürs verliebte Geschäft. Das weiß jedes Kind, aber ich sage, schöner ist Juni, Juli, August, da hat's Nächte. Da ist bei uns da droben so ein Zuzug von jungen Mägden aus dem Böhmischen herüber. Ihre 2, 3 halte ich oft bis im November mir im Haus. Dann erst schicke ich sie heim. Zur Ernte kommen sie und sind auch sonst anstellig und gut. Dann erst schicke ich sie heim. Und wie sich das mischt, das junge, runde, böhmische Vögel, schwer und süß, mit denen im Wald und denen im Stall, dem deutschen Schlag, scharf und herb, wie ein Retzer Wein, wie sich das mischen tut. Und überall steht was und lauert und schielt durch den Godern und schleicht zueinander und liegt beieinander und überall singt was und schupft seine Hüften und mögt was und näht was und planscht und plätschert was im Bach und in der Pferdeschwemme. Und er ist überall dahinterher. Wollt ich könnt sein wie Jupiter selig in tausend Gestalten, wär Verwendung für jede. Wie? Auch für den Stier? So grob will er sein? Oder möchte er die Wolken spielen und dahergeseiselt kommen als ein Streiferl nasse Luft? Je nachdem. Alles je nachdem. Das Frauenzimmer hat gar vielerlei Arten, wie es will genommen sein. Da ist die demütige Magd und da die trotzige Teufelskreatur hat ihr die schwere Stolte an den Schädel. Und da ist die kichernd und schluchzend den Kopf verliert, die habe ich gern. Und jener wieder, der sitzt im Auge ein kalter, rechnender Satan. Aber es kommt eine Stunde, da flackert dieses lauernde Auge. Und der Satan, indem er sterbende Blicke dazwischen schießt, der würzt mir die Mahlzeit unvergleichlich. Er selber ist einer. Meiner Seele. Na und wer eine haben die Gnad, die keiner anschaut, im schmutzigen Kittel schlumpft sie her, hockt in der Aschen hinterm Herd. Die, wo du sie angehst zum richtigen Stündel, die hat's in sich. Ein solches Staunen gar nicht begreifen können und Angst und Scham und auf die Letzt so eine rasende Seligkeit, dass sich der Herr, der gnädige Herr, herabgelassen war zu ihrer Niedrigkeit. Er weiß mehr als das ABC. Da gibt es welche, die wollen beschlichen sein. Sanft, wie der Wind das frisch gemähte Heu beschleicht und welche da geht's wie ein Luchs hinterm Rücken heran und den Mögstuhl gepackt, dass sie taumelt und hinschlägt. Darf heute kein Mensch in der Nähe nicht dabei sein. Nein, er agiert mir gar zu gut. Lass er mir doch das Kind. Na, zu dem Herrn, da ging ich nicht. Da hätte ich einen Respekt. Na, was mir da passieren könnte, da war ich gar zugestreckt. Ich weiß nicht, was er meint, ich weiß nicht, was er will, aber was zu viel ist, das ist zu viel. Da hätte sie uns eins ja mutwillig schaden. Ich hab so eine Angst vor ihm, fürstliche Gnaden. Nein, er agiert mir gar zu gut. Lass er mir doch das Kind. Das sind halt die Spiele, die euch konvenieren. Und wir, Herrgott, wir leiden den Schaden, wir leiden den Spott. Und wir haben es halt auch nicht anders verdient. Und jetzt, Zackerlott, jetzt lass er das Kind. Geben mir euer Gnaden den Gras auf da zu meiner künftigen Frau Gemahlin Bedienung. Wie? Meine Kleine da? Was sollte die? Die Frau im Braut wird schon versehen sein und nicht anstehen auf eurer liebten Auswahl. Das ist ein feines Ding, Kreuz Zackerlott. Da ist ein Tropfen guten Bluts dabei. Ein Tropfen guten Bluts? Euer Liebten haben ein scharfes Auge. Find in der Ordnung, dass Personen von Stand in solcher Weise von adeligem Blut bedient werden. Für selbst ein Kind meiner Laune mit mir. Ein Kind seiner Laune? Wie? Gar ein Mädel? Das will ich nicht hoffen. Nein, einen Sohn. Trägt lerchenauisches Gepräge im Gesicht, heut ihn als Leiblakei. Wenn euer Gnaden dann werden befehlen, dass ich die silberne Rosendorf der Rohenden übergeben, wird er es sein, der sie heraufbringt. Soll mich recht freuen. Aber warte einmal, Mariandl. Gib mir euer Gnaden das Zofel, ich lass nicht locker. Geh sie und bring sie das Medaillon her. Therese, gib acht. Bring's nur schnell, ich weiß schon, was sie tut. Könnte eine junge Fürstin sein. Hab vor, meiner Braut eine getreue Kopie meines Stammbaumes zu spendieren, nebst einer Locke vom Anherrn Lerchenau, der ein großer Klosterstifter war und Oberst Erblandhofmeister in Kärnten und in der Windischen Mark. Hier ist das Medaillon. Wollen euer Gnaden leicht den jungen Herrn da auf dem Bild als Bräutigamsaufführer haben? Bin ungeschaut einverstanden. Mein junger Vetter? Der Graf Octavian. Wüsste keinen Vornehmeren zu wünschen, während Devotion dem jungen Herrn sei verbunden. Sehe ihn an. Die Ähnlichkeit. Ja, ja. Aus dem Gesicht geschnitten. Haben wir auch schon Gedanken gemacht. Rofrano, des Herrn Marchese zweiter Bruder. Octavian Rofrano. Oh, da ist man wer, wenn man aus solchem Haus Und wär's auch bei der Domestikentür. Darum halte ich sie auch wie was Besonderes. Geziemt sich. Immer um eine Person. Sehr wohl. Jetzt aber geh sie, Mariandl, mach sie vor. Wie denn? Sie kommt doch wieder. Und lass sie die Antichambre herein. Mein schönstes Kind. Darf es einmal gehen? Ich bin ihr Serviteur. Gib sie doch einen Augenblick auf die Jens. Ich komm, gell? Der Baron zieht sich enttäuscht zurück. Lakaien öffnen die Flügeltüren, es treten ein der Notar, der Küchenchef, hinter diesem ein Küchenjunge, dann die Modistin, ein Gelehrter mit einem Folianten, der Tierhändler mit winzigen kleinen Hunden und einem Äffchen, Walzacki und Anina und die adelige Mutter mit ihren drei Töchtern. Die drei adeligen Waisen erflehen für sich und ihre adelige Frau Mutter den hohen Schutz der durchlauchtigsten Fürstin. Der Tierhändler hat schöne Affen, wenn durchlaucht schaffen. Auch Vögel hat er da aus Afrika, Papageien aus Indien, Hunderten so klein und schon Zimmerreihen. Der Gelehrte, der seine Folianten würdevoll zu dedizieren wünscht, wird von Walzacki zur Seite gedrängt. So sei du, fürstliche Gnade, alles ihr, geheimgeschrieben, nur für hohe Persönlichkeiten, das was sei du. Eine Leichname in Interkammer von einer gräfliche Palais. Eine Bürgersfrau mit der Amante vergiften der Ehemann diese Nacht um 3 Uhr. Lass er mich mit dem Tratsch in Ruhe. In Gnaden, tute quante Vertraulichkeit aus die große Welt. Ich will nichts wissen. Lass er mich mit dem Tratsch in Ruhe. Walzacki ist abgeblitzt und zieht sich vorerst zurück. Die drei adeligen Waisen aber haben das Herz der Fürstin gerührt und trippeln mit ihren Geschenken davon. Der Friseur tritt hastig auf. Der Gehilfe stürzt ihm mit fliegenden Rockschüssen nach. Er eilt mit Entschlossenheit auf die Marschallin zu und beginnt sie zu frisieren, während der Baron auf die Notarin spricht. Als Morgengabe, ganz separatim jedoch und vor der Mitgift bin ich verstanden, Herr Notar, kehrt Schloss und Herrschaft Gaunersdorf an mich zurück. Von Lasten frei und ungemildert an Privilegien, so wie mein Vater selig sie besessen hat. Gestatten, hochfreiherrliche Gnaden, die submisseste Belehrung, dass eine Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin, nicht aber von der Gattin an den Gatten bestellt oder stipuliert zu werden fähig ist. Das mag wohl sein. Dem ist so. Aber im besonderen Fall? Die Formen und die Preskriptionen kennen keinen Unterschied. Haben ihn aber zu kennen. Wenn eines hochadeligen Blutes blühender Spross sich herablässt, im Ehebett einer so gut als bürgerlichen Mamsel Faninal, bin ich verstanden, Akte Präsenz zu machen, vor Gott und der Welt und sozusagen angesichts kaiserlicher Majestät, da wird Corpo di Bacco vom Morgengabe als geziemenden Geschenk dankbarer Devotion für die Hingabe so hohen Blut ist ja wohl die Rede sein. Vielleicht, dass man die Sache separatiert. Er ist ein schmählicher Pedant. Als Morgengabe will ich das Gütel. Als einen wohlverklausulierten Teil der Mitgift. Als Morgengabe geht das nicht in seinen Schädel. Als Schenkung inter vivos oder... Als Morgengabe! Alles schweigt betroffen. Aber der Baron tut, als ob nichts geschehen wäre und winkt allen leutselig zu. Die Marschallin blickt in den Spiegel. Mein lieber Hippolyt, heute haben sie ein altes Weib aus mir gemacht. Abtretende Leute! Die Lakaien schieben die aufwartenden Personen zur Tür hinaus. Walzacki und Anina sind zum Baron hinübergeschlichen. Ihre Gnade sucht etwas. Ich sehe, Ihre Gnade hat ein Bedürfnis. Ich kann dienen, ich kann besorgen. Wer ist er? Was weiß er? Ihr Gnadegesicht spricht ohne Zunge, wie eine antike, come Statua di Giove. Das ist ein besserer Mensch. Erlaubte Gnade, attaschieren uns an sein Gefolge. Euch? Onkel und Nichte, zu Schwein machen alles besser. Per esempio, Ihre Gnade hat eine junge Frau. Woher weiß er denn das, Herr Teufel, er? Ihre Gnade ist in Eifersucht. Die Kuperdiere, heute oder morgen, könnte sein. Affare nostro. Jedes Schritt, die Dame sie tut, jede Wagen, die Dame steigt, jede Brief, die Dame bekommt, wir sind da. An die Ecke, in die Kamin, hinter die Bette, in eine Schranke, unter die Dache. Wir sind da. Ihre Gnaden wird nicht bedauern. Was es alles gibt in diesem Wien? Zur Probe nur. Kennt Sie die Jungfrau Mariandl? Mariandl? Es ist so viel hier im Haus bei Ihrer Gnaden. Sei du, cosa vuole? Niente. Sicher, sicher. Meine Nichte wird besorgen. Seien sicher, Ihre Gnaden, wir sind da. Die Marschallin ist aufgestanden. Friseur nach tiefer Verbeugung eilt ab. Der Baron lässt die Italiener stehen und präsentiert der Marschallin seinen Kammerlakai. Darf ich das Gegenstück zu der sauberen Kammerzofel präsentieren? Die Ähnlichkeit soll, höre ich, unverkennbar sein. Leupold, das Futteral! Der junge Kammerlakai präsentiert linkisch das Futteral. Und da ist nun die silberne Rosen. Lassen nur drinnen. Haben die Gnad und stellen es dorthin. Vielleicht das Zofel soll es übernehmen, ruft man ihr? Nein, lassen nur. Die hat jetzt keine Zeit. Doch sei er sicher, den Grafen Octavian bitte ich ihm auf. Er wird's mir zulieb schon tun und als euer liebten Kavalier vorfahren mit der Rosen bei der Jungfer Braut. Stellen ihn das nur hin. Und jetzt, Herr Vetter, sag ich ihm adieu. Man retiriert sich jetzt von hier. Ich werde jetzt in die Kirchen gehen. Euer Gnaden haben heut durch unversiegte Huld mich tiefst beschämt. Er macht die Reverenz, entfernt sich unter Zeremoniell mit dem Notar und seinen Leuten. Die beiden Italiener, lautlos und geschmeidig, schließen sich unbemerkt an. Lakaien schließen die Tür. Die Marschallin ist allein. Da geht er hin, der aufgeblasene schlechte Kerl, und kriegt das hübsche junge Ding und einen Pinkel Geld dazu. Als müsst so sein. Und bildet sich noch ein, dass er es ist, der sich was vergibt. Was erzürne ich mich denn? Ist doch der Lauf der Welt. Kann mich auch an ein Mädel erinnern, die frisch aus dem Kloster ist in den heiligen Ehestand kommandiert worden. Wo ist die jetzt? Ja, sucht dir den Schnee vom vergangenen Jahr. Das sag ich so. Aber wie kann das wirklich sein, dass ich die kleine Resi war und dass ich auch einmal die alte Frau sein werde? Die alte Frau, die alte Marschallin. Siehst du's, da geht's, die alte Fürstin Resi. Wie kann denn das geschehen? Wie macht denn das der liebe Gott, wo ich doch immer die gleiche bin? Und wenn er schon so machen muss, warum lässt er mich denn zuschauen dabei, mit gar so klarem Sinn? Warum versteckt das nicht vor mir? Das alles ist geheim. So viel geheim. Und man ist dazu da, dass man's ertragt. Und in dem Wie, da liegt der ganze Unterschied. Octavian, jetzt wieder in seinen Mannskleidern, tritt ein. Ach. Du bist wieder da. Und du bist traurig. Es ist ja schon vorbei. Du weißt ja, wie ich bin. Ein halb mal lustig, ein halb mal traurig. Ich kann heute meinen Gedanken nicht kommandieren. Ich weiß, warum du traurig bist, du Schatz. Weil du erschrocken bist und Angst gehabt hast. Habe ich nicht recht? Gesteh mir nur, du hast Angst gehabt, du Süße, du Liebe. Um mich, um mich. Ein bisschen vielleicht. Aber ich habe mich erfangen und habe mir vorgesagt, es wird schon nicht dafür stehen. Und wär's dafür gestanden? Und es war kein Feldmarschall, nur ein spaßiger Herr Vetter. Und du gehörst mir, du gehörst mir. Darf er umarmen, nicht zu viel. Wer allzu viel umarmt, der hält nichts fest. Sag, dass du mir gehörst, mir. Oh, sei jetzt sanft, sei er gescheit und sanft und gut. Nein, bitteschön, sei er nicht wie alle Männer sind. Wie alle Männer? Wie der Feldmarschall und der Vetter Ochs. Bischof. Sei er nur nicht, wie alle Männer sind. Ich weiß nicht, wie alle Männer sind. Ich weiß nur, dass ich dich lieb hab. Bischof, die haben mir dich ausgetauscht. Bischof, wo ist sie denn? Sie ist wohl da, Herr Schatz. Dann will ich sie halten, dass sie mir nicht wieder entkommt. Oh, sei ja gut, Genke. Mir ist zumut, dass ich die Schwäche von allem zeitlichen Recht spüren muss. Bis in mein Herz hinein. Wie man nichts halten soll, wie man nichts packen kann. wie alles zerlauft zwischen den Fingern, alles sich auflöst, wonach wir greifen, alles zergeht wie Dunst und Traum. Mein Gott, wie sie das sagt. Sie will mir doch nur zeigen, dass sie nicht an mir hängt. Jetzt muss ich noch den Buben dafür trösten, dass er mich über kurz oder lang wird sitzen lassen. Über kurz oder lang? Wer legt dir heute die Wörter in den Mund, Bichette? Dass ihn das Wort so kränkt. Die Zeit im Grund, Keke, die Zeit, die ändert doch nichts an den Sachen. Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum. Sie ist auch in uns drinnen. In den Gesichtern rieselt sie. Im Spiegel, da rieselt sie. In meinen Schläfen fließt sie. Und zwischen mir und dir, da fließt sie wieder. Lautlos, wie eine Sanduhr. Oh, Keke, manchmal höre ich sie fließen, unaufhaltsam. Manchmal stehe ich auf mitten in der Nacht und lass die Uhren alle stehen. Allein man muss sich auch vor ihr nicht fürchten. Auch sie ist ein Geschöpf des Vaters, der uns alle erschaffen hat. Mein schöner Schatz, will sie sich traurig machen mit Gewalt, wo sie mich da hat, wo ich meine Finger in ihre Finger schlinge, wo ich mit meinen Augen ihre Augen suche, wo sie mich hat, gerade da ist ihr so zumut. Keke, heut oder morgen geht er hin und gibt mich auf um einer anderen Willen, die schöner oder jünger ist als ich. Der Tag kommt ganz von selber. Nicht heut, nicht morgen. Ich hab dich lieb. Wenn's so einen Tag geben muss, ich denke nicht. Ich will den Tag nicht sehen. Ich will den Tag nicht denken. Was quälst du dich und mich, Therese? Nicht quälen will ich dich, mein Schatz. Ich sag, was wahr ist. Sag's zu mir so gut als wie zu dir. Leicht will ich's machen, dir und mir. Leicht muss man sein. Mit leichtem Herz und leichten Händen halten und nehmen. Halten und lassen. Die nicht so sind, die straft das Leben. Und Gott erbarmt sich ihrer nicht. Sie spricht ja heute wie ein Pater. Soll das heißen, dass ich sie nie mehr werd küssen dürfen, bis ihr der Atem ausgeht? Köke, er soll jetzt gehen. Er soll mich lassen. Ich werde jetzt in die Kirchen gehen und später fahre ich zum Onkel Greifenklau, der alt und gelähmt ist, und ess mit ihm. Das freut den alten Mann. Und Nachmittag werde ich ihm einen Laufer schicken, Keke, und sagen lassen, ob ich im Prater fahre. Und wenn ich fahre und er hat Lust, so wird er auch im Prater kommen. Und neben meinem Wagen reiten. Jetzt sei er gut und folge mir. Wie sie befiehlt, Bichette. Und Octavian geht leise und zögernd hinaus. Ich habe ihn nicht einmal geküsst. Lakaien kommen. Lauft dem Herrn Grafen nach und bittet ihn noch auf ein Wort herauf. Die Lakaien laufen ab. Ich habe ihn fortgehen lassen und ihn nicht einmal geküsst. Die Lakaien kommen zurück, außer Atem. Der Herr Graf sind auf und davon. Gleich beim Tor sind aufgesessen. Der Reitknecht hat gewartet. Sind nachgelaufen, wir haben geschrien. Warum sonst? Waren um die Ecken wie der Wind. Es ist gut. Geht's nur wieder. Den Mohammed. Der kleine Neger läuft herein, verneigt sich, Die Marschallin reicht ihm das Safianfutteral. Das da trag. Weißt ja nicht wohin. Zum Grafen Octavian. Gib's ab und sag, da drin ist die silberne Rosen. Der Herr Graf weiß ohnehin. Der Neger läuft ab. Die Marschallin setzt sich nachdenklich an ihren Frisiertisch, stützt ihren Kopf in die Hand und blickt lange und sinnend in den Spiegel.